Kim Jong-sun, Vorsitzender des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas, nahm am 29. Mai eine Stellung. Sie unterstrich, in Widerspiegelung des Wunsches und Strebens der ganzen koreanischen Nation nach Wiedervereinigung habe Marschall Kim Jong-un auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die Linien und Kurse für die Wiedervereinigung des Vaterlandes dargelegt, was ein großes Ereignis in der Geschichte der Nation sei, mit dem ein neuer epokaler Anlass für die Erfüllung der Sache der selbstständigen Wiedervereinigung gegeben worden sei. Die Aufgabe für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag dargelegt habe, gelten als programmatische Richtschnur und unvergängliches ermutigendes Banner dafür, mit vereinter Kraft der ganzen Nation das Land selbstständig wieder zu vereinigen und den Frieden und das Gedeihen zu verwirklichen. So äußerte die Vorsitzende, getragen vom einmütigen Willen aller Mitglieder des Frauenbundes und aller Frauen, ihre aktive Unterstützung und Zustimmung für diese Aufgaben. Wenn man entsprechend dem einmütigen Streben und der Forderung der Nation die Mauer der Spaltung niederreißen und eine Bresche in die Wiedervereinigung des Vaterlandes schlagen wolle, solle man konsequent an dem Drei-Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes festhalten und die historische gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober, die der Norden und Süden durch Vereinbarungen vor aller Welt verkündet hätten, mit aller Konsequenz durchsetzen. Durch Kontakt, Verkehr und Solidarität eine Atmosphäre der Versöhnung und des Zusammenschlusses herzustellen, die Nord-Süd-Beziehungen zu verbessern und in Form der Konföderation die Einheit zu verwirklichen, darin besteht der richtige Weg zur Eröffnung des neuen Zeitalters des nationalen Gedeihens. Die Frauen im Norden und Süden sollten es klar begreifen und es zum gerechten patriotischen Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes einmütig erheben. Alle Frauen in der TVRK sollten mit großem Stolz darauf, den Marschall Kim Jong-un an der Spitze zu haben, bei der Erfüllung der heiligen patriotischen Sache für den Aufbau eines würdevollen, gedeihenden Einheitsstaates ihrer Verantwortung und Pflicht vollauf gerecht werden, so hob sie hervor.